Ich lese nun den heutigen Bibeltext vor. Er kommt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7 und sind die Verse 24 bis 27. Die Tempelsteuer. Als Jesus und seine Jünger nach Kapernaum kamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten: Zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Doch, erwiderte Petrus. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte: Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Von den anderen Leuten, erwiderte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm: Also sind die Söhne davon befreit. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus. Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein 4-Drachmen-Stück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puhs. Ich bin einer der Leiter von Nordstern. Und ich freue mich, dass ich heute mit euch zusammen Zeit habe, um ein bisschen nachzudenken über so einen lustigen Text. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Szene vorstellen könnt, die da gerade vorgelesen wurde. Aber ich würde sagen, das ist eine der lustigsten Momente, vielleicht in der Zeit, in der Jesus gelebt, oder zumindest eine lustige Story ist, wenn man sich die Bibel anguckt, das Neue Testament, die Geschichten von Jesus. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, merkt man, da ist auch manchmal ganz schön viel Humor drin. Man denkt vielleicht manchmal so, ach, christlicher Glaube, das ist so eine ernste Geschichte und Jesus ist wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur ernst gewesen und Gott ist sowieso der Ernsteste von allen. Na, wir werden heute ein bisschen sehen, dass das vielleicht doch nicht ganz so ist. Wir sind immer mitten in einer Reihe, die heißt Petrus, Leben aus Leidenschaft, und wir beschäftigen uns einige Sonntage hintereinander, heute ist schon der 5., mit dieser Person, diesem Mann. Wahrscheinlich ist der Name halbwegs bekannt, diesem Petrus, einem der 12 Jünger, wahrscheinlich dem wichtigsten oder zumindest dem, der am nächsten an Jesus dran war. Und weil er das war, haben wir uns gedacht, das ist bestimmt mal sehr interessant, wenn wir ihn mal so richtig intensiv über die Schulter gucken, in seinen ganzen Momenten, die er so mit Jesus erlebt hat, und uns fragen, was hat Jesus ihm eigentlich in dieser kurzen Zeit, die sie eigentlich nur zusammen waren, so alles beigebracht? Ich meine, dieser Petrus war einer von denen, die dann etwas später, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, Kirche gestartet hat. Er war derjenige, der am Anfang der Leiter war. Und Jesus hat wahrscheinlich in diesen 3 Jahren, mit denen er mit ihnen zusammen war, ganz viel gemacht, um diese Jungs irgendwie zu prägen, um ihnen irgendwie göttliche Ideen und eine Sicht von der Welt und von Nächstenliebe und von all den tollen Dingen, wegen denen Jesus so auf diese Welt gekommen ist, mitzugeben, damit dann, wenn sie dann loslegen, Kirche zu gründen, ganz am Anfang, vor 2000 Jahren, dass auch irgendwie Prinzipien sind, die da gelebt werden. Und deshalb dachten wir, es ist bestimmt mal interessant, diesem Mann, diesem Petrus hier über die Schulter zu gucken und mit seinen Augen zu sehen. Und deshalb nehmen wir diese Geschichten von Petrus. Und hier in dieser etwas witzigen Geschichte, zum Teil, zumindest am Ende, geht es um ein Thema, was eben auch schon angeklungen ist, das Thema Geld und welche Position diese Sache mit dem Geld, was ja schon eine relativ prägende Sache in unserer Welt ist, in unserem Herzen hat und welche Rolle Glaube dabei spielt. Ich glaube, das ist ein ziemlich relevantes Thema für uns hier in Frankfurt. Frankfurt ist schließlich die Geldhauptstadt Europas. Wir haben die meisten Banken hier. Hier liegt unendlich viel Geld, hier wird ganz viel Geld bewegt. Wenn es irgendwo in Europa Finanzkrise gibt, dann ist Frankfurt mittendrin und involviert. Und hier in Frankfurt scheint irgendwie so, hat man zumindest den Eindruck, sind die Hebel des Geldes sind hier und werden hier gestellt. Und es gibt in Frankfurt, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, es gibt in Frankfurt mehr Millionäre pro Kopf als überall sonst auf der Welt. Keine Großstadt auf der ganzen Welt, die so viele Millionäre im Vergleich zu der Einwohnerzahl hat wie Frankfurt. Und zwar mit weitem Abstand. Also viel mehr als in New York und Tokio und solchen Orten, die dann Nummer 3, 4, 5 und so sind. Frankfurt ist die Stadt mit die reichste, also wenn man es zumindest so betrachtet, eine der reichsten Städte der Welt. Und es ist, glaube ich, auch so, dass ganz viele Leute, die nach Frankfurt kommen, jetzt nicht hierher kommen, um eine kreative Laufbahn als Künstler anzufangen oder um berühmt zu werden oder sowas, sondern die meisten Menschen, die hierher kommen, die kommen meistens hierher, weil sie einen Job haben oder weil es um Geld geht, weil sie hier denken, wenn ich hier dann mitmache in diesem ganzen Spiel, was hier passiert, wenn ich mit an den Hebeln so ein bisschen drehe, dann springt bestimmt für mich auch was raus. Und viele Leute, die nach Frankfurt kommen, kommen wegen der Chance oder zumindest der Idee, Geld hier zu vermehren. Martin Luther, der berühmte Reformator, hat vor 500 Jahren, als er gelebt hat und dann auch mal nach Frankfurt kam, hinterher geschrieben, er habe Frankfurt erlebt als ein Geld, als ein Gold- und Silberloch. Also so, er fand es nicht positiv. Er hat gemerkt, ja, in Frankfurt, die Leute, die da leben und arbeiten, die haben eine ziemlich intensive Beziehung zum Geld, die finden das ziemlich wichtig, aber er fand das damals schon nicht so toll. Und ich glaube, wenn er heute wieder auferstehen würde von den Toten, würde er wahrscheinlich bestätigt fühlen, sich finden in seiner Einschätzung. Ich glaube, es gibt hier ganz viele Menschen, denen Geld sehr wichtig ist. Und die vielleicht sogar, dass man könnte beschreiben, sowas wie eine Liebe zum Geld haben. Und zumindest sagen, also die Zeit, wo ich in Frankfurt wohne, ne, da will ich, dass es so richtig reinkommt und ich da irgendwie was bekomme, um mir dann die entsprechenden Sachen zu leisten, um Sicherheit zu haben, um Glück zu haben und sowas alles. Ich weiß nicht, ob du irgendwie zu diesen Frankfurtern mitgehörst oder nicht, aber zumindest muss ich von mir sagen, kenne ich das zumindest irgendwie so auch, diesen Gedanken in meinem inneren Herzen so, naja, also die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, wenn wir 20% mehr verdienen würden, ne, dann wären wir wahrscheinlich irgendwie zumindest ein bisschen glücklicher oder ein bisschen sicherer oder ein bisschen zufriedener. Irgendwie haben wir so diese Idee, wenn das wahrscheinlich wäre, dann könnten wir uns zumindest ein paar schöne Dinge leisten, die nett wären. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die zumindest Jesus gewählt hat als eine der Momente hier im Leben von Petrus, um Petrus zu sagen, hey, da müssen wir mal drüber reden, weil das ist ein Punkt. Den müssen wir auch nicht wichtiger machen, als er ist, aber es ist einer der Punkte, der in unserem Leben als Menschen manchmal eine zu wichtige Rolle spielt. Und ich möchte heute Morgen, oder ich glaube, dass in diesem Text hier es um diese Frage geht, wie können wir gut mit Geld umgehen? Es nicht zu wichtig nehmen, aber es auch nicht total unter den Tisch fallen lassen. Und welche Rolle spielt der Glaube dabei? Was hat das eigentlich mit Jesus oder mit Kirche zu tun? Hat Kirche überhaupt was zum Thema Geld zu sagen? Und was hat das mit christlichem Glauben zu tun? Ich glaube, dass hier im Text drei Punkte zu diesem Thema sind. Das erste ist ein Prinzip, das zweite ist eine Perspektive und das dritte ist eine Praxis. Also ein Prinzip, eine Perspektive. Und Jesus sagt auch was über die Praxis. Erstens, das Prinzip. In Vers 24 steht, ihr könnt gerne so ein bisschen, ich werde durch den Text so ein bisschen durchgehen, ich lade euch ein, einfach das Blatt mal aufzuschlagen, mit reinzugucken, weil es ist eine Story, die sich wirklich lohnt, ein bisschen anzugucken. In Vers 24 steht, als Jesus mit seinen Jüngern nach Kapernaum kam, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Kapernaum, muss man wissen, das lag an dem großen See im Norden Israels und es war die Heimat von Petrus. Petrus kam aus diesem Ort. Es war kein besonders großer Ort, aber es war jetzt auch nicht so ein ganz kleines Dörfchen. Und er lebte dort und alle, die dort waren, kannten Petrus. Und es war der Ort gewesen, da haben wir vor 4 Wochen drüber gesprochen, wo Jesus hingekommen war, um ihn mitzunehmen. Und das hatte auch damit zu tun, dass er nämlich ein Fischereiunternehmer war. Also Petrus war wahrscheinlich jemand, der ein kleines Fischereiunternehmen hatte, der ein paar Boote besaß, ein paar Angestellte hatte. Also wahrscheinlich war er auch jemand, der mit Geld umgehen konnte. Er hat wahrscheinlich mit seinen Fischen Handel betrieben, er sprach wahrscheinlich 2, 3 verschiedene Sprachen und er wusste, wie man so ein Unternehmen führt und wie man mit Mitarbeitern umgehen muss und wie man das Ganze auch so macht, dass es Gewinn bringt und sowas alles. Also Petrus scheint jemand zu sein, der mit Thema Geld Bescheid weiß, kein Ignorant ist in diesem Bereich und es auch erfolgreich betrieben hat. Und jetzt kam Jesus mit ihm und den anderen Jüngern zusammen in seine Heimatstadt, in den Ort, wo er aufgewachsen war. Und weil sie dort in diesem Ort waren, wo Petrus zu Hause war, kamen jetzt diese Leute zu Jesus und das waren so ein bisschen die Steuereintreiber. Also Steuererklärung passierte damals nicht über, wir füllen das alle aus und geben das am Finanzamt ab, sondern da kam tatsächlich noch jemand vorbei, Ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft wäre, wenn wir das heute noch hätten. Also ich fände es nicht so toll. Aber bei denen war das so, da kam also jemand vorbei und sammelte das ein. Und die hier speziell, die waren dafür da, eine bestimmte Steuer einzusammeln, nämlich die Tempelsteuer. Und das war die Steuer, die in ganz Israel erhoben wurde von all denen, die jüdischen Glaubens waren, um die Sachen, die am Tempel passierten, in Jerusalem zu finanzieren. Weil, und das war so eine Grundidee, das ist auch das Prinzip dahinter, worum es hier geht, nämlich, dass als Glaubensgemeinschaft diejenigen, die dazugehören, irgendwie mitbeteiligt sein sollen an dem, auch an den Kosten, die dort entstehen. Also die Idee war, dass das, was in Jerusalem im Tempel passiert, was ja auch allen Gläubigen in ganz Israel zugute kam, sie auch daran beteiligt sein sollten, auch mit ihren Finanzen. Und das ist das, warum diese Leute hier zu Jesus kommen und hier diese Frage stellen. Wie ist das? Wollt ihr das eigentlich auch zahlen? Oder, wenn ihr genau hinguckt, eigentlich sogar fragen sie anders. Zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Und die Art und Weise, wie sie die Frage stellen, lässt so ein bisschen vermuten, dass sie vielleicht davon ausgehen, dass er es nicht zahlt. Weil Jesus war ein Rabbi. Also er galt als ein Rabbi. Ein Rabbi war damals sowas wie so ein gelehrter Theologe, sowas wie ein Pastor, Priester oder so. Jemand, der eigentlich professionell beteiligt war an diesem ganzen, an der Glaubensgemeinschaft. Und diese Leute zahlten damals in Israel eben keine Tempelsteuer. Also eigentlich hätte er das vielleicht gar nicht zahlen müssen. Aber eben, sie kamen mal zu Petrus, weil sie wussten, er wohnte da, kamen eigentlich von da und fragten ihn, sag mal, wie ist das eigentlich? Und Petrus sagt, doch, wartet mal. Ja, also Vers 25 am Anfang, doch, erwiderte Petrus, ich will mal gucken. Und Jesus, es führt ja dann auch sogar dazu, dass Petrus und Jesus zusammen mit den ganzen anderen Jüngern diese Tempelsteuer zahlt. Das Prinzip dahinter, Punkt 1, ist, dass in dieser Glaubensgemeinschaft, und das war eine Idee Gottes, die ja auch in die Gesetze des Alten Testamentes reingeschrieben hat, es ganz normal ist, dass ein Teil des Geldes, was man verdient, abgegeben wird an diejenigen oder bereitgestellt wird und man sich mitbeteiligt an den Kosten, die man auch als Gemeinschaft des Tempels, als Gläubige hat. Im Alten Testament war das so, dass das ungefähr so 10% ausmachte von dem, was man verdiente. Und das ging eben an den Tempel und dort wurden dann die entsprechenden Gottesdienste bezahlt oder die Opfer und die Menschen, die dort lebten, konnten davon leben. Und das war, und im Neuen Testament, also in dem Teil, wo die Evangelien stehen, findet man keine Regelung dazu, die sagt, das muss so sein. Also jeder gläubige Christ muss quasi so und so viel bezahlen. Aber es ist immerhin noch ein gutes Prinzip. Und ich glaube, Jesus, der hier Petrus auch sagt, ja, also wir wollen uns daran beteiligen. Wir wollen mit dabei sein als Leute, die hier in dieser Glaubensgemeinschaft sind, sagt auch dadurch, ja, das ist eigentlich eine gute Sache, dass man sich damit beteiligt. Wir als Nordstern, wir versuchen eine Kirche, oder wir sind eine Kirche, die einen wichtigen Wert hat, dass es uns wichtig ist, mit Finanzen gut umzugehen. Wir sind ja schließlich auch, es gibt heute nicht mehr den einen Tempel in Berlin, wo alle Deutschen hingehen und dann, so wie das damals in Israel war, in Jerusalem, in der Hauptstadt, sondern es gibt überall Kirchen. Und wir wollen eine Kirche sein, wo wir sagen, die Leute, die dabei sind, wir wollen gut mit Finanzen umgehen. Und wir haben auch dieses Prinzip, dass wir einladen oder motivieren, dass diejenigen, die hier mit dabei sind und die sagen, das ist meine Kirche, da auch sich mit beteiligen, mit ihrer Zeit, mit ihrer Energie, mit ihrer Kreativität und wenn es geht, auch mit ihrem Geld. Das ist nicht eine Sache, die wir einfordern, wie das oft in religiösen Gemeinschaften leider so ist, dass man sagt, ne, damit du Gott gefällst und damit du ein guter Kirchgänger bist, dann musst du das quasi bezahlen. Das ist nicht unsere Idee, sondern wir denken, das ist eine freiwillige Sache, aber trotzdem, das, wo Jesus hier Petrus darauf hinweisen möchte, ist dieses Prinzip, ich glaube, es ist gut, dass man sich da mit beteiligt und da mit zu beiträgt, dass das überhaupt stattfinden kann. Schließlich gibt es auch Kosten bei sowas allem. Wir als Familie, meine Frau und ich, wir haben, als wir geheiratet haben, uns einfach grundsätzlich entschieden, mal, dass wir sagen, wir wollen alles Geld, was wir einnehmen, einfach genau diese Idee Also es ist keine Vorschrift, aber wir haben uns gedacht, das ist ein gutes Prinzip. Wir nehmen diese 10%, die Gott im Alten Testament empfohlen hat, und von dem, was wir einnehmen, und das überlegen wir, was wir damit machen können, um Gottes Reich, um Kirche, um gute Dinge in dieser Welt zu unterstützen. Nicht, dass wir sagen, das muss so sein bei jedem anderen, aber für uns persönlich, für uns als Familie war das ein gutes Prinzip und das machen wir seitdem. Und es macht ehrlich gesagt auch manchmal Spaß, richtig, zu überlegen, wir haben jetzt vielleicht hier was extra, davon nehmen wir 10%, wo können wir die hingeben, so dass wir so diese Idee immer drin haben, so dieses Prinzip. Es ist nicht, wir wollen nicht all unser Geld nur für uns ausgeben, sondern wir wollen auch etwas von dem Geld, was wir haben, abgeben, damit es anderen zugute kommt, damit es einer Gemeinschaft zugute kommt, damit es vielleicht Menschen zugute kommt, die nicht so viel haben und so weiter. Das ist kein Muss, das ist eine Idee, die aber, glaube ich, von Jesus hier unterstützt wird, wo er sagt, das ist ein gutes Prinzip. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die in Deutschland sagen, also wenn man die Leute in Deutschland fragen würde, was nervt euch am meisten an Kirche? Viele würden sagen, die Kirchensteuer, das nervt mich, weil das ist irgendwie so ein, wenn ich da dazugehöre, dann muss ich das abgeben. Und für viele ist es im echten Grund auch auszutreten aus Kirche. Und deshalb so dieses Muss wollen wir nicht leben. Und trotzdem wollen wir als Nordstern sauber und vernünftig mit Finanzen umgehen. Wir wollen das, was wir haben und was wir brauchen, gut verwalten. Für uns zum Beispiel ein Prinzip, dass jeder, der will, egal ob er zu Nordstern dazugehört oder nicht, alles einsehen kann. Also unsere Zahlen oder das, wofür wir Geld ausgeben, das kann jeder wissen. Wir machen einmal im Jahr einen Bericht oder einmal im Vierteljahr so eine Art kleineren Bericht. Wenn das jemanden interessiert, können wir gerne mit reingucken lassen. Aber, das habe ich eben schon erwähnt, das Ganze braucht eine sehr wesentliche Perspektive. Dieses Prinzip funktioniert nur, wenn es eine ganz wesentliche Perspektive hat. Und das ist der Punkt 2. In Vers 25 und 26 passiert dann, dass Petrus zurück ins Haus kommt oder zu Jesus hingeht und diese Leute haben ihn gefragt, was ist denn jetzt mit der Tempelsteuer? Und es gibt da so ein kleines Gespräch zwischen Jesus und Petrus und wenn man das zum ersten Mal liest, dann weiß man gar nicht so richtig, warum spricht Jesus jetzt das an? Lass uns mal kurz da reingucken und überlegen, was Jesus hier für eine Perspektive Petrus mitgeben will, um dieses Prinzip zu leben. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte, was meinst du, Simon, Petrus? Von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Und Petrus hat sich vielleicht im ersten Moment gedacht, was hat das denn jetzt damit zu tun, bitte? Und er sagt, ja natürlich von den anderen Leuten, nicht von ihren eigenen Kindern, die zahlen keine Steuern. Das, worauf Jesus hier hinaus will, wird so ein bisschen zwischen den Zeilen deutlich. Nämlich, er sagt ja dann, also sind die Söhne davon befreit, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Das heißt, er bezieht es auf sich. Jesus bezieht dieses Prinzip auf sich selbst und er macht damit deutlich, Petrus, überleg mal. Der, um den es in diesem Tempel in Jerusalem geht, für den jetzt gerade die Steuer gezahlt werden soll, wer ist das nochmal? Ja, das ist Gott, richtig? Der wird an manchen Stellen auch als der König der ganzen Welt beschrieben. Und überleg doch nochmal, vorletzten Sonntag haben wir über diesen Punkt, hier ging es um diesen Punkt in der Predigt, da hat Petrus gesagt, du bist der Sohn Gottes, Jesus. Petrus, merkst du was? Der, um den es in diesem Tempel geht, für den diese Steuer eigentlich ist, ich bin dessen Sohn. Und das ist der vor dir steht. Jesus Christus, so glauben wir im christlichen Glauben, ist der Sohn Gottes und eigentlich der Sohn des Königs der ganzen Erde. Und wieso sollte der dann Steuern für seinen eigenen Tempel bezahlen, in dem es eigentlich um ihn geht? Also, Jesus sagt hier ist überhaupt gar keine Verpflichtung mir gegenüber. Man könnte rein rechtlich gar nicht zu mir, dem Sohn Gottes, kommen und für den Tempel Steuern einziehen, weil ich der Sohn dessen bin. Und das macht er ihm klar. Er sagt hier, normalerweise zahlen doch die Söhne der Könige überhaupt gar keine Steuern. Und ich glaube, wo er hier hin will mit Petrus, ist, ihm zu zeigen, wir haben gar keine Verpflichtung, diese Steuern zu zahlen. Und doch wollen wir sie zahlen. Und doch machen wir das. Also er sagt ja dann nicht, geh raus zu ihnen und sag, der Sohn dieses Gottes, ne, ist hier im Haus und er zahlt keine Steuern. Das ist nicht die Antwort von Jesus. Sondern er sagt, eigentlich müssten wir keine Steuern zahlen, aber wir tun es freiwillig. Und das ist die Perspektive hinter dem Prinzip. Es ist etwas Freiwilliges. Es ist nichts, was aus Pflicht passieren muss. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Idee im christlichen Glauben, die hinter fast hinter allem steckt. Dass es nicht Pflicht ist, gute Dinge zu tun und nicht Pflicht ist, Geld zu bezahlen und nicht Pflicht ist, sich so und so zu verhalten in diesem christlichen Glauben. Es ist etwas Freiwilliges, was man tun darf. Nicht, weil man muss, sondern aus Freude. Etwas, weil man dankbar ist für das, was man eben erlebt im Glauben. Und es ist etwas, was man tun kann. Wir haben ja heute wunderschöne Musik gehört. Ich persönlich liebe ja Musik, auch besonders klassische Musik. Ich weiß aber, das war nicht immer in meinem Leben so. Ich habe, als ich so 9, 10 Jahre alt war, kam meine Mutter auf die glorreiche Idee, weil wir hatten ein Klavier zu Hause, dass der Junge auch Klavier spielen lernen muss. Und dann wurde ich angemeldet zum Klavierlehrer und es schien wohl auch so, dass der Junge nicht ganz unmusikalisch ist. Und dann wurde ich angemeldet und dann musste ich einmal die Woche zum Klavierlehrer gehen. Und der hat dann mir so eine Liste mitgegeben, wo dann so jeden Tag so ein kleines Viereck war. Und dann musste meine Mutter jeden Tag unterschreiben oder irgendein Zeichen reinmachen, dass ich geübt habe. Und ich musste immer so, ich glaube, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde jeden Tag Klavier üben. Und ich kann euch sagen, es war furchtbar. Ich habe es gehasst wie die Pest. Also ich mag irgendwie Musik und deshalb war es auch manchmal schön, dann irgendwie, wenn es dann halbwegs geklappt hat. Aber es war pure Pflichterfüllung. Ich habe mich da hingesetzt, ne, ich wäre lieber draußen gewesen, hätte Fußball gespielt oder hätte irgendwas anderes gemacht. Es lag einfach, ich hatte keinen Spaß dran. Und deshalb habe ich dann da gesessen und habe versucht, mit diesen riesigen Fingern irgendwie diese Tasten zu treffen und irgendwie so, dass es sich auch halbwegs gut anhört. Und es hat nicht funktioniert. Heute, merkwürdigerweise, liebe ich diese Art von Musik. Und manchmal gebe ich Geld aus, um in die Oper zu gehen, um mir Klavierkonzerte anzuhören. Komisch, hä? Der Unterschied ist, damals war es Pflicht, heute ist es Freude. Damals habe ich das getan, um eine Leistung zu erbringen, damit irgendwas erfüllt ist. Und heute mache ich es, weil ich es gerne tue. Und deshalb, und das ist der Unterschied, den Jesus hier meint, zwischen von diesem Prinzip, was hinter, von dieser Perspektive, die hinter dem Prinzip steht. Im christlichen Glauben sind Menschen aus Freude eingeladen, sich zu beteiligen. Und wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen aus Freude, aus Dankbarkeit, weil es schön ist, dabei zu sein, ihre Zeit und ihre Kreativität und ihre Energie und ihre Gaben und auch ihr Geld mit einbringen. Und das Prinzip, die Perspektive dahinter ist, dass es freiwillig ist, eben aus Freude. Und ich möchte dich einladen. Wir haben ja im Moment, da hinten liegen die Karten aus, so ein Motto, das heißt Kirche zum Mitmachen. Und da kann man herausfinden, wie man bei Nordstern mitmachen kann, wenn man will. Da wird niemand so gezwungen, ist keine Erwartung. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Leute sagen, oh, da würde ich gerne mal ausprobieren. Und es ist noch nicht mal so, dass wir sagen, man muss da bestimmte Dinge für wahr halten oder man muss diesen christlichen Glauben in allen Details schon irgendwie für wahr halten. Man kann einfach mitmachen. Und mit uns zusammen Kirche gestalten und mit uns zusammen entdecken. Und das ist das, was, glaube ich, Jesus dem Petrus hier beibringen will, dass auch in Sachen Geld das eine sehr gute Sache ist, wenn man einen Teil seines Geldes gibt, nicht für sich selber, sondern für andere, aber es nicht aus Pflicht, nicht weil man muss, sondern weil man darf. Und die Freude des Gebens dabei zu erleben, dass es schön ist, wenn man kreativ werden kann, wo man sein Geld hingeben kann, damit andere auch davon profitieren. Wir wollen nämlich eben gerade nicht eine Kirche sein oder Menschen sein, die in dieser Stadt das gleiche Spiel mitspielen, was alle hier spielen. Nämlich, wie kann ich hier am meisten für mich rauskriegen? Sondern wir wollen eine Kirche und wir wollen Menschen in dieser Stadt sein, die sagen, wie kann ich das, was ich habe, nämlich auch die Finanzen, die ich habe, so benutzen, dass wir alle hier davon profitieren und dass hier vielleicht auch eine Kirche entsteht, die so einiges Gutes gemeinsam in dieser Stadt tut. Das Dritte, jetzt kommen wir zu dem sehr lustigen Teil, ist nach dem Prinzip und der das Prinzip, behalte nicht alles für dich, die Perspektive, tu es freiwillig, und jetzt kommt das Dritte, die Praxis. Jetzt ist der Moment gekommen, wo Jesus sagt, okay, lass uns denen wirklich diese Steuer geben, auch weil wir nicht müssen, und jetzt passiert Folgendes. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul, dann wirst du einen 4-Drachmen-Stock finden. Nimm es und bezahle die Tempelsteuer für mich und für dich. Ich glaube, dass das ziemlich ulkig war. Beides, sowohl der Moment, wo Jesus dem Petrus das gesagt hat, als auch, wo er es dann getan hat. Ich weiß nicht, was ihr Jesus, wie ihr Jesus angeguckt hättet, wenn er das zu euch gesagt hätte. Aber es hätte wahrscheinlich ziemlich merkwürdig ausgesehen, so nach dem Motto. Was? Also es war ja jetzt nicht so, als hätten die kein Geld gehabt. Es gab ja sogar, die hatten ja sogar so einen Prokuristen, haben wir auch, so einen Kassenwart, der Judas, der hatte Geld. Also die hatten so ein bisschen Geld, womit sie mal ein paar Brote kauften, wenn die alle Hunger hatten und so. Jesus hätte auch einfach sagen können, komm, geh zum Judas, lass dir das Geld geben und dann gibst du denen das und dann ist alles erledigt. Bei Jesus, Petrus musste immer irgendwie auch was lernen. Und diese Situation hat Jesus schon wieder auch gebraucht, nicht den einfachen Weg zu gehen, sondern um Petrus dabei noch ein bisschen was beizubringen. Was war das? In Vers 27 hier ist es beschrieben, dass Petrus dann dahin das auch macht, ne, und loszieht und seine Angel nimmt. Und man muss sich das mal vorstellen, das war in seinem Heimatort. Jeder kannte ihn dort und jeder wusste auch, dass er der bekannte Fischer war, der dort die Leute normalerweise mit Fischen versorgte. Er hat sich dann wahrscheinlich aus dem Haus seiner Mutter oder aus seinem eigenen, wo er wohnte, die wohnten meistens noch alle relativ zusammen als Großfamilien, irgendwo aus dem Keller so eine Angel gekramt, die er vielleicht als Kind mal benutzt hatte, weil er war ja mittlerweile ein bisschen weiter. Er machte das nicht mehr mit einer Angel, sondern mit einem ordentlichen Fischerkutter mit Netzen so. Aber na gut, dann hat er sich seine Angel genommen, die er als Kind vielleicht mal besessen hat und ist dann so die große Straße des Dorfes runtergelaufen an den Ufer des Sees, hat sich da irgendwo an so einen Kai gesetzt und hat so das Ding rausgeworfen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal angeln war, aber ich persönlich finde, Angeln ist die langweiligste Sache, die man überhaupt nur machen kann. Ich weiß nicht, wer das von euch tatsächlich mal gemacht hat. Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße. Aber wenn man angelt, ne, man sitzt da stundenlang, guckt das Wasser an und bewegt sich nichts und dann zieht man das mal raus und es ist immer noch nichts dran. Es ist ja nicht so eine Sache, rein, raus, Fisch dran. So funktioniert das nie. Ne? Sondern wahrscheinlich hat Petrus dann auch die Angel ausgeworfen, ne, und hat gewartet und gewartet und saß da so. Und alle Leute sind so ein bisschen vorbeigelaufen und haben sich gedacht, na Petrus, was machst du denn da Komisches? Und vielleicht sind so die Leute, die eigentlich diese Steuer eintreiben sollten, wahrscheinlich sind die so ein bisschen hinter ihm hergedappelt und sind dann so ein bisschen stehen geblieben, so nach dem Motto, na das wird jetzt spannend, was macht der denn jetzt? Naja, und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein guter alter Freund von Petrus sich dann gesehen hat, dass sein Buddy da sitzt und hat sich einfach zu ihm gesetzt und hat gesagt, na Petrus, bist du wieder da? Ja, bin jetzt mal wieder hier. Wo warst du denn die ganzen letzten Monate? Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich bin jetzt mit diesem Jesus unterwegs. Der hat mich ja vor ein paar Monaten hier quasi in sein Team berufen. Jetzt bin ich mit ihm unterwegs. Ja, stimmt, habe ich gehört. Und wie ist das so? Ja, das ist schon echt cool. Ich lerne viel von dem und so. Und dann hat vielleicht der Freund irgendwann gesagt, ja, Petrus, aber was machst du denn hier eigentlich? Hast du deine alte Angel wiedergefunden und probierst die aus? Oder was ist los? Hast du schon verlernt, wie man eigentlich Fische fängt? Und in dem Moment hat Petrus vielleicht gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären vielleicht. Ich soll hier einen Fisch fangen und in dessen Maul ist dann ein Silberstück. Und das soll ich dann den Jungs da hinten geben, um die Tempelsteuer bezahlen. Das hat Jesus gesagt. Also spätestens in dem Moment kann ich mir vorstellen, dass der Freund gedacht hat, ja, Petrus, Ich weiß nicht, ob das mit Jesus Zusammensein so eine gesunde Sache für dein Gehirn ist, aber es ist irgendwie merkwürdig, was du hier machst. Ziemlich komisch. Und ich glaube, es ist mehr, also ich, ganz nebenbei, Klammer auf, ich finde es lustig. Jesus hat diese Situation absichtlich so herbeigeführt. Warum, zeige ich euch gleich. Aber ich finde es interessant, wie Jesus lustige Situationen, manchmal sehr komische, humorvolle Dinge macht, um uns Menschen Sachen beizubringen. Gott ist bei weitem kein Spaßverderber, im Gegenteil. Ich glaube, also wenn ich das hier so lese, man erlebt zwar manchmal Situationen, die merkwürdig sind, aber die auch lustig sind, wo man drüber schmunzeln kann. Und so ist das, so glauben wir zumindest bei Nordstern, dass christlicher Glaube so auch sich anfühlt, dass es eben zum Lachen ist und lustig ist und man dabei Spaß haben kann. Klammer zu. Was war das, was Jesus hier durch diese witzige, ulkige Situation dem Petrus beibringen wollte? Jesus wollte, glaube ich, ihm hier sagen, Petrus, das ist vielleicht so ziemlich die merkwürdigste Art und Weise, wie du jemals in deinem Leben ein Stück Geld bekommen hast. Aber ich möchte dir beibringen, du sollst verstehen, dass ich dir Geld geben kann, so wie ich will. Selbst auf die merkwürdigsten Arten und Weisen. Und oft auch auf Arten und Weisen, die du vorher nicht vermutet hättest. Dass ich die Macht besitze, als Gott dieser Welt, selbst ein Fisch irgendwie, das, ich weiß nicht, wie Jesus das gemacht hat, ne, irgendwie, ne, dass da diesen, so eine, das ist ja schon auch schwierig, ne, wie kann so ein Fisch gleichzeitig dann die Münze und den Haken und so und das nicht rausfällt, ne, aber Jesus, Gott hat es gemacht. Wenn es tatsächlich so ist, dass dieser Gott, von dem wir hier jeden Sonntag reden, wenn es den tatsächlich gibt, und angenommen, dieser Gott, so glauben wir Christen, ist auch ein allmächtiger Gott, der alles kann, dann wird er auch solche Dinge können. Und dann ist das, so könnte man hier denken, kein Zufall. Also das ist kein Zufall. Bitte. Ja, also wer so eine Ansage kriegt und das dann macht und es auch noch passiert, also nein, das ist kein Zufall, sondern das ist Gott, der da so etwas gemacht hat. Und ich glaube, Jesus wollte dem Petrus hier auf sehr humorvolle Art und Weise beibringen, Petrus, vertrau mir in Sachen Geld. Ich kann dir so viel Geld besorgen, wie du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Wenn der Gott, der die Welt gemacht hat, allmächtig ist, dann könnte er so machen und es würden Goldblöcke vom Himmel fallen oder irgendwas. Er könnte das. Und ein bisschen hat er das hier auch gemacht, aber ganz klein. Ganz so, dass Petrus das sehr genau verstanden hat und ich glaube auch verstanden hat und gelernt hat, Gott könnte und kann auch, wenn er will und wenn es Zeit ist, mir sich darum kümmern, dass ich genug Geld habe. Und dann kann ich anders mit dem Thema Geld umgehen. Dann ist Geld nicht mehr etwas, was ich brauche, damit ich Sicherheit habe, sondern Petrus hat, glaube ich, in dem Moment verstanden, wenn ich diesen Gott habe, wenn ich diesen Jesus habe, dann ist er meine Sicherheit, weil er kann mir Geld verschaffen, auf irgendwelche Arten und Weisen. Und das kann manchmal lustig sein, manchmal spektakulär, manchmal ganz nebenbei. An einer ganz anderen Stelle hat Jesus einmal gesagt, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Gott wird sich darum kümmern. Euch soll es zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er sich um das Übrige kümmern. Das ist eine ziemlich klare Ansage. Und ich glaube, das ist die Idee, die Jesus dem Petrus hier beibringen will. Er will sagen, wenn Gott tatsächlich derjenige ist, der ist, dann kümmere du dich um ihn und um das, was er dir gesagt hat, zu tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder so etwas alles. Aber kümmere dich nicht zuallererst darum, dass du genug Geld hast, damit du sicher bist und damit du glücklich bist und so weiter. Ich glaube, das Geld, das ist das, was Martin Luther beschreiben wollte, sehr schnell in unserem Herzen so diesen Platz einnehmen kann, wo wir sagen, wenn wir das haben oder wenn wir davon genug haben, und jeder von uns hat wahrscheinlich so eine Summe im Kopf, wo er sagen würde, wenn es so viel wäre, dann wäre es genug. So, dann wäre ich sicher, glücklich, zufrieden und so weiter. Ist ganz egal, welche Summe das ist. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wenn ich Geld habe, dann geht es mir gut. Ich glaube, das, was Jesus hier machen will, ist zeigen, ist das wirklich so, Petrus? Nein. Aber wenn du Gott hast, dann hast du nicht nur Gott, sondern hast du auch denjenigen, der dich mit allem versorgen wird. Das, was du tun musst, ist Vertrauen. Aber du vertraust ja sowieso. Könnte sein, dass du einfach dem Geld vertraust und denkst, wenn das da ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Aber vertrau lieber Gott. Weil Gott kann selbst dort, wo kein Geld mehr ist, alles möglich machen. Er kann selbst aus dem komischsten Fisch Geld herausbringen. Ich habe ein Buch gelesen von Georg Müller, einem Mann, der im 19. Jahrhundert aus Deutschland, weil Gott ihn berufen hat, nach England gegangen ist, nach Bristol, und hat dort in Bristol Waisenhäuser gegründet, weil es war ein Riesenproblem in der Zeit damals, dass ganz viele Kinder ohne Familien da waren und irgendwie auf der Straße lebten. Und Gott hat ihm das total aufs Herz gelegt und er ist da hingezogen und er hat sich auf dieses Abenteuer mit Gott eingelassen und er hatte überhaupt kein Geld. Und er hatte auf der anderen Seite hunderte von Kindern, die er versorgen wollte. Und er hat sich zum Prinzip gemacht, und das ist eine besondere Sache, wo Gott, glaube ich, ihn zu berufen hat. Ich weiß nicht, ob er jeden von uns dazu beruft. Niemals um Geld zu bitten, sondern einfach immer zu beten. Und dieses Buch, wer Geschichten über Fische, die Gold im Mund haben oder solche ähnlichen Sachen lesen will, die noch keine 2000 Jahre her sind, der sollte dieses Buch lesen. Es ist abgefahren, was dieser Georg Müller erlebt hat. Er hatte manchmal eine Geschichte, an bestimmten Punkten hatten die überhaupt kein Geld mehr, aber hunderte von Waisenkindern zu versorgen. Es war einfach nichts mehr da, womit sie denen zu essen geben konnten. Und alles Private hatte er längst in diese ganze Sache investiert. Es war nichts mehr da. Und dann haben die Leute, seine Mitarbeiter, haben ihn gefragt, was sollen wir jetzt machen? Es gibt nichts zum Frühstück, ist nichts da. Er hat gesagt, deck den Tisch, es wird was kommen. Und in dem Moment, wo der Tisch fertig gedeckt war, verunglückte draußen vorm Haus ein Eselkarren, der vollgeladen war mit Milch und Brot und Lebensmitteln. Und der Mann, dem das gehörte, hat es ihm gegeben, weil er nicht weiterfahren konnte, dass alles vergammelt wäre. Da kann man immer sagen, ja, das ist ja Zufall. Ja. Wer die Zufälle alle lesen will, der kann das hier gerne lesen. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Ich habe das selber erlebt. Die Predigt ist schon zu lang, als dass ich euch jetzt Geschichten erzählen könnte. Aber wer das gerne wissen möchte, kann mich gerne ansprechen. Ich habe solche Dinge auch erlebt in meinem Leben, wo ich weiß, entweder war das ein riesiger Zufall oder Gott hat uns genau die Summe gegeben, die wir gerade brauchten. In einer abgefahrenen, genauen Timing, was nur er haben kann. Gott kann das. Was ich sagen möchte und glaube ich, was Jesus diesem Petrus sagen wollte, ist, du kannst ihm vertrauen. Du kannst Gott vertrauen, wenn es um Finanzen geht. Und zwar nicht nur um Finanzen, sondern eigentlich, wenn es um dein ganzes Leben geht. Wir können Gott vertrauen. Und das ist, glaube ich, das, was Petrus hier lernen sollte. Und selbst wenn es manchmal so komisch ist, dass andere Leute, die das mitkriegen, merkwürdig finden, wie du dich verhältst. Wenn du weißt, es ist das, was Gott von dir will, und du tust es im Vertrauen auf ihn, er wird sich kümmern. Und vor allen Dingen in Sachen Geld. Jesus hat über kein anderes Thema so viel geredet wie über das Thema Geld. Also wer mal etwas zum Thema Finanzen lesen will, der lese die Evangelien. Jesus hat ganz viel darüber gesagt. Und ganz viele dieser Stellen, wo er etwas darüber sagt, die sind sehr, sehr herausfordernd. Und die sind sehr klar in diesem Punkt. Entweder du vertraust Gott mit deinem Geld oder beim Thema Geld oder du vertraust Geld und dann wird Geld wahrscheinlich zu so etwas wie deinem Gott. Entweder oder. Vertrauen wirst du sowieso. Frage nur in was. Ich glaube, Gott ist ein besserer Herr als das Geld. Warum oder wie können wir das machen? Wie kann man zu jemandem werden, der Gott so vertraut? Oder warum ist Jesus, der mit Petrus hier diese kleine lustige Lektion gemacht hat, wirklich vertrauenswürdig? Warum ist er das? Ich glaube, es liegt daran, dass Jesus nicht einfach nur gesagt hat, lebt jetzt so, vertraut mir, sondern weil er es auch bewiesen hat, dass man ihm vertrauen kann. Er hat sich selbst uns anvertraut. Er hat sich selbst gegeben. Es gibt im christlichen Glauben diesen Punkt, dass Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus uns Menschen gegeben hat. Das Wertvollste, man könnte sagen, seinen Schatz uns gegeben hat, damit wir ihm vertrauen können. Wenn Gott einfach nur von oben gesagt hätte, so, ich habe jetzt ein paar Regeln zum Thema Finanzen und jetzt lebt das so, aber nie gezeigt hätte, ihr könnt mir wirklich vertrauen. Wie könnten wir ihm da vertrauen? Aber Gott hat das Wertvollste, das Kostbarste, und das ist ziemlich nah an finanzieller Sprache, was er hatte für uns gegeben. Seinen Sohn. Er ist Mensch geworden. Und wenn man sich sein Leben genau anguckt, dann sieht man, das war nicht ein Leben eines reichen Celebrities, der mit dem dicken Karren rumgefahren ist und immer das beste Zeug hatte. Wo ist er geboren? In einem dreckigen Stall. Er hat einen ziemlich einfachen Job, 30 Jahre lang. Und er hat nie groß Geld gehabt. Und er ist auch nie groß mit den Leuten verkehrt, die damals die Knete hatten. Er war ein ganz einfacher Kerl. Und das war Absicht. Und noch viel mehr. Er ist dann am Kreuz gestorben für uns. Also er hat nicht nur sein Leben gelebt mit uns, sondern er hat es sogar geopfert. Direkt vor diesem Text, in Vers 22 und 23, ist eine ganz interessante Ankündigung. Da steht, also genau vor den Versen, die wir gelesen haben, sagt Jesus, als Jesus mit seinen Jüngern in Galiläa zusammen war, sagte er zu ihnen, der Menschensohn, damit meint er sich selbst, wird in die Hände der Menschen gegeben werden und sie werden ihn töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Das weist auf diesen Punkt hin, dass Jesus sich selbst uns anvertraut, sich selbst uns gegeben hat. Er fordert uns nicht nur auf, etwas zu geben, einen Teil von dem, was wir haben. Er lädt uns nicht nur ein dazu, sondern er hat es selber getan. Er hat sich selbst gegeben. In 2. Korinther 8, Vers 7 steht, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit durch seine Armut ihr reich würdet. Und da drin steckt der Gedanke, dass dieses Geschenk des Sohnes Gottes, er hat sich selber geschenkt. Er hat uns nicht nur einen Haufen Geld geschenkt, er hat uns noch was viel Wertvolleres gegeben, seinen Sohn. Dass dieses Geschenk, dass die größte Gabe der Großzügigkeit ist, die es jemals gegeben hat. Und wer die empfängt, muss nichts zurückbezahlen, sondern darf aus Freude, nicht mehr aus Pflicht, aus Freude mit Gott leben. Und ich glaube, wer das sieht und versteht und spürt, wie sehr wir Beschenkte sind von Gott, der wird auch in Sachen Geld, Finanzen, jemand werden, der ihm vertrauen kann. Und dazu, glaube ich, wollte Jesus Petrus hier einladen und auffordern. Und ich glaube, es hat sein Leben verändert. Ich glaube, dass Petrus noch manchmal an diesen Fisch zurückgedacht hat und diesen Moment, wo er das dann gibt. Vielleicht in Momenten, wo er privat herausgefordert war, wo er kein Geld mehr hatte. Oder vielleicht auch später, wo er Kirche geleitet hat und Kirche irgendwie auch anders aufgebaut werden sollte als jedes normale Unternehmen in dieser Welt, nämlich auf das Vertrauen zu Gott. Ich glaube, manchmal war er wirklich herausgefordert. Wir haben jetzt kein Geld mehr und wir wollen trotzdem in dieser Stadt Gutes tun. Und dann hat er sich vielleicht an diesen Fisch erinnert und erinnert, wie Gott ihm damals gezeigt hat, ich werde mich schon darum kümmern. Mach du das, wozu ich dich berufen habe. Ich kümmere mich um die Finanzen. Und ich glaube, das ist das, wozu er uns alle einlädt und auffordert, aus Freude und Freiheit mit diesem Prinzip, aus dieser Perspektive und in dieser Praxis zu leben. Ich werde jetzt gleich noch beten und dann hören wir ein Musikstück. Während des Musikstücks könnt ihr gerne die Zeit nutzen, um ein bisschen über das Gehörte nachzudenken. Und ich möchte jetzt schon mal einladen, wir werden nächsten Sonntag einen Gottesdienst haben, der ganz anders aussieht, wo wir keine Predigt haben, sondern einen Austausch, einen Talk. Und wenn jemand sagt, das, was heute dran war oder das, was vielleicht in den letzten Sonntagen dran war, das hat mich irgendwie bewegt. Dieses Leben von Petrus hat mich inspiriert, herausgefordert. Ich habe darüber nachgedacht. Ich würde da gerne mal, bin bereit, das vielleicht auch irgendwie so mitzuteilen, dass andere das vielleicht auch inspiriert. Dann möchte ich einladen, auf mich zuzukommen oder auf jemanden von Nordstern und zu sagen, hey, diese Geschichten von Petrus, da gab es eine, die fand ich echt inspirierend. Und dann würde ich dich gerne einladen, nächste Woche mit dabei zu sein. Aber jetzt bete ich noch und dann hören wir das Musikstück. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte mit Petrus. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn in dem Moment wirklich merkwürdig war und auch im Rückblick er noch manchmal geschmunzelt hat, wenn er daran gedacht hat, was du da mit ihm gemacht hast. Aber ich glaube, dass er da gelernt hat, dass Geld in deinem Reich eine andere Rolle spielt als normalerweise. Eine irgendwie freiere Art und Weise, damit umzugehen, nicht mehr davon abhängig zu sein, sondern wirklich von dir abhängig zu sein und Geld verantwortlich zu gebrauchen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, in dieser Stadt, die so sehr wie kaum eine andere Stadt Geld zum Götzen macht, dass du uns hilfst, in dieser Stadt unser Herz durch den Glauben an dich von dem Geld zu befreien. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu einer Kirche und zu Menschen zu werden, die aus Freude und Freiheit geben, gerne geben und die irgendwie anders mit Geld umgehen, weil wir merken, wir können auf dich vertrauen und nicht unser Vertrauen in das Geld setzen. Ich bitte dich, dass du uns darin segnest. In Jesu Namen. Amen.